انصر عبادك، انصر عبادك، انصر عبادك يا ربي، انصر عبادك. اوقنا نارك، اوقنا نارك، اوقنا نارك يا ربي، انصر عبادك، انصر عبادك، انصر عبادك يا ربي، انصر عبادك. اوقنا نارك، اوقنا نارك، اوقنا نارك يا ربي، اوقنا نارك. والعز بيا، العز بيا، العز بيا يا يما طالت علي. قوم اخطب لي، قوم اخطب لي، قوم اخطب لي يا يما وحدة حورية. العز بيا، العز بيا، العز بيا يا يما طالت علي. قوم اخطب لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم يا رب العالمين، آمين. أما بعد، am jüngsten Tag, meine lieben Geschwister, der Tag, an dem der Ungläubige seine Existenz bereuen wird, der Tag, an dem der Ungläubige sagen wird, Ya leitani kuntu turaba, oh, würde ich doch zu Staub werden. Nachdem mit allen Menschen abgerechnet wurde, werden dann die zwei Gewaltigen herbeigebracht. Die zwei Gewaltigen, so wie der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sie beschrieb, das Paradies und die Hölle, wal'iyadu billah. Die Ungläubigen, die Munafiqin und die ungehorsamen Muslime werden dann ins Höllenfeuer geschmissen. Sie werden in ihm weder leben noch sterben. Ein qualvoller Zustand für die Ewigkeit. Sie werden in ihm schreien. Sie werden sehr laut schreien. Und unter ihnen wird es einen Höllenbewohner geben, der alle anderen übertönt. Er wird so laut schreien, dass Allah Azza wa Jal seinen Engeln befiehlt, diesen Ungläubigen wieder herauszuholen. Und dann lässt Allah ihn sich vorführen. Dieser Ungläubige wird dann Allah bitten und ihn anflehen. Ja Allah, ich bitte dich um Vergebung. Ich halte die Qual nicht mehr aus. O Allah, ich werde alles tun, was du mir befiehlst. Nur bitte Allah, hol mich da raus. Allah wird dann zu ihm sprechen. Ya Abdi, Ya Abdi, wenn dir nun alle Schätze des diesseitigen Lebens zur Verfügung stehen würden, wärst du dann bereit, diese zu geben, um dich von dort freizukaufen? Und der Ungläubige wird sagen, Ya Allah, das wäre ich. Und Allah wird sprechen, im Diesseits, da habe ich von dir viel weniger verlangt, dass du mir dienst und mir nichts beigesetzt. Meine lieben Geschwister, so danken wir Allah an erster Stelle, dass er uns recht geleitet hat, zu La ilaha illallah, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer er, Jalla fi'ala. Und wir danken ihm, dass er uns hier und heute zu seiner Gehorsamkeit versammelt hat und bitten ihn, dass er uns morgen zu seiner Zufriedenheit im Haus der Ewigkeit mit den Propheten, den Shuhada, den Sadiqin und den Salihin versammelt. Amen. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt an mehreren Stellen im Koran, وَدْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, und gedenkt Allahs Gnaden an euch. Inshallah praktizieren wir heute gemeinsam diesen Vers, indem wir Allah Ta'ala für die Gnaden an uns danken, ihnen gedenken und sie gemeinsam unter uns erwerben. Und Alhamdulillah, es freut mich hier unter uns, neue Gesichter zu sehen. Zu euch sage ich, Barakallahu fikum wa fi hijratikum. Herzlich willkommen auf dem Boden der Ehre. Herzlich willkommen auf dem Boden, wo Allahs Wort das Höchste ist. Der Boden, wo der Muslim und die Muslima mit ihrer Religion nicht fremd sind. Meine geehrten Geschwister, einzig und allein durch Allahs Gnade konnten wir uns der Karawane auf dem Boden der Ehre anschließen. Diese Karawane auf dem Boden der Ehre ehrt jeden, der sich ihr anschließt. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte einst, kurz vor seinem Tod, Ja, eyyuhannas, o ihr Menschen, ich habe euch zwei Dinge hinterlassen. Wer an ihnen festhält, der wird niemals in die Irre gehen. Das Buch Allahs und meine Lebensweise. So wissen wir, die drei gewaltigsten Themen, zu denen das Buch Allahs, der Koran, aufruft und die das Leben unseres edlen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, bestimmten, sind der Tawhid, die Hijra und der Jihad fi sabilillah. Wer nun glaubt, auswandert und fi sabilillah kämpft, ist laut der Rede Allahs ein wahrer Gläubiger. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Diejenigen, die glauben, ausgewandert sind und fi sabilillah den Dschihad führen, also die Muhajirin und die Mujahideen, und diejenigen, die sie aufgenommen und ihnen geholfen haben, diese sind die wahren Gläubigen. Diese Leute, die Gefährten der Karawane, sind die wahren Gläubigen auf dem geraden Weg. Allah subhanahu wa ta'ala versprach diesen Leuten die Rechtleitung. Allah ta'ala spricht, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Und diejenigen, die um unseretwillen fi sabilillah den Dschihad geführt haben, die werden wir gewiss unsere Wege leiten. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dies ist ein Versprechen. Diese werden wir gewiss unsere Wege leiten. Meine geehrten Geschwister, geehrte Muhajirin, Allah Ta'ala wird euch nicht im Stich lassen. Er wird euch nicht in die Irre gehen lassen. Dies ist sein Versprechen. Allah wird eure Herzen öffnen und euch an Rechtleitung mehren. Auf seinem richtigen, geraden Weg wird er euch festigen. Er wird euch nicht verloren gehen lassen. Dies ist sein Versprechen. Wie soll Allah jemanden in die Irre gehen lassen, ihn im Stich lassen, der das Wort seines Herrn erhöhen möchte und seiner Religion hilft, der ausgewandert ist fi sabilillah, der alles für seinen Herrn gelassen hat, der seine Familie verließ, der seine Wohnung verließ, seine Mutter, seine Freunde und seine vertraute Umgebung, der nicht seinen Gelüsten folgt, sondern den Gesetzen seines Schöpfers, der rausgegangen ist, um den Feinden Allahs gegenüberzustehen. Bei Allah, er wird euch nicht in die Irre gehen lassen, wo ihr doch alles für ihn gelassen habt. Euer Hinausgehen für Allah ist Zeichen für eure Wahrhaftigkeit. Allah Ta'ala spricht, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Diese sind die Wahrhaftigen. Und Allah Ta'ala spricht, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, spricht, eine Gruppe von meiner Umma wird niemals aufhören, nach dem Befehl Allahs des Erhabenen zu kämpfen. Wer sich ihr entgegenstellt, ihr widerspricht, der kann ihr nicht schaden. Und so wird ihr Zustand bleiben, bis die Stunde sie erreicht. Allah Ta'ala hat uns demnach erwählt, zu dieser, inshallah, zu dieser seine Gruppe zu gehören, die auf seinem geraden Wege bleiben wird. Allah subhanahu wa ta'ala bevorzugte uns vor vielen seiner Diener. Allah ta'ala spricht, وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Allah hat die Mujahideen verdienen die